Aus Anlass des 5. Jahrestages der Wahl von Genossin Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee zum obersten Führer der Partei der Arbeit Koreas und der TVRK, richtete Bashar al-Assad, Präsident der Arabischen Republik Syrien, am 9. April ein Glückwunschtelegramm an ihn. Die Wahl von Kim Jong-un in die höchsten Ämter der PDAK und der TVRK sei ein Ausdruck des Vertrauens des Führungsgremiums und des Volkes Koreas zu ihm. Es gelte als ein Anlass dazu, den Kurs der koreanischen Revolution darauf weiter zu festigen, die Kampfziele der Partei und Revolution, des Vaterlandes und Volkes und der Welt für die Verwirklichung der Souveränität, deren Fundament vom ewig lebenden Präsidenten Kim Il-sung geschaffen worden sei und die vom ewigen Führer der PDAK Kim Jong-il fortgesetzt und weiterentwickelt worden seien, auf einer höheren Stufe zu erreichen. Dann wünschte der syrische Präsident dem Genossen Kim Jong-un Gesundheit und Glück und dem freundschaftlichen koreanischen Volk Fortschritt und Gedeihen.